kurze Haare, Hosenträger, Doc Event und Parkjäger, Springer, Stiefel, Navi, Wäsche, Western ist die beste Mannschaft. Skate! Skate! Skate! Skate! Mit Oversoße ist das ET, schräg an sich, hört sich spannend, schon von Weitem hört man sich.